acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam, pek hesaplı ince iş. Sen seni bil sen seni, sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol, sonra öcüler ye seni. Sen seni bil sen seni, sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Ist unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Gleich 20.39 Uhr. Wir sind mitten in unserem Nachtschwimmer-Gewinnspiel. Und da kann man nur mal die Top-Hits.